بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist für recht geleitet und wer von Allah in die Irre geleitet wird, ist für Irre geleitet und wir es niemanden finden können, der ihn recht leitet. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir machen an derjenigen Stelle weiter, an der wir letztes Mal aufgehört hatten. Und zwar haben wir gesprochen über die verschiedenen Khiyar-Möglichkeiten, die es gibt. Egal ob sie jetzt, manche von ihnen sind von allen Gelehrten anerkannt, manche vielleicht von wenigeren und manche sind eher zu vernachlässigen. Aber wir schauen uns die verschiedenen Khiyar-Arten an. Wir haben uns den berühmtesten angeschaut, wir haben uns den Majlis Khiyar angeschaut. Warum ist der vielleicht einer der berühmtesten? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam darüber in einem authentischen Hadith deutlich gesprochen hat. Dann haben wir uns den Shart Khiyar angeschaut, der ebenfalls gültig ist. Und heute schauen wir uns die dritte Art von Khiyar an, der sogenannte Rabben Khiyar. Rabben bedeutet, oder kommt vom arabischen Wort Rabbana und bedeutet jemanden übervorteilen. Jemanden übervorteilen. Und deswegen Yawmut Tarabun ist einer der Tage, einer der Namen des Tages der Auferstehung und heißt praktisch der Tag der gegenseitigen Übervorteilung. Und die Tatsache, dass jemand einen anderen übervorteilt, ist natürlich in sehr vielen Bay'-Verträgen vorhanden, wie man sich vorstellen kann, da jeder letztendlich nach seinem eigenen Vorteil sucht, selbst wenn es sogar zum Nachteil des anderen wäre. Und wenn eine Übervorteilung übertrieben groß ausfällt, dann würden wir sogar von Betrug reden. Okay? Wenn wir einen Fall der Übervorteilung haben dann hat der Käufer, wir gehen jetzt davon aus, dass der Verkäufer den Käufer übervorteilt hat. Okay? So von gehen wir aus. Dann hat der Verkäufer diesen in Anführungsstrichen Fehler begangen und dann hat, wenn wir diesen Khiyar als gültig erkennen, den Rabben Khiyar als gültig betrachten, dann hat der Käufer drei Möglichkeiten. Entweder er verzeiht. Diese Möglichkeit gibt es eigentlich immer. Immer kannst du von deinem Recht absehen, wenn du von deinem Recht absehen möchtest. Und diese Wahl ist nicht zu geringschätzen, sie ist wahrscheinlich die wertvollste, denn dadurch erwartet er seinen Lohn im Jenseits, statt dass er ein vergängliches Gut der Güter des Diesseits erhält. Die zweite Möglichkeit, die der Käufer hat, er verlangt den Preisunterschied. Und die dritte Möglichkeit hat, natürlich wie der Name Rabben Khiyar auch schon sagt, er hat Anspruch auf sein Rücktrittsrecht. Beispiel, jemand kauft ein Auto und lässt sich einreden, dass dieses Auto für die Jahre, die es schon gefahren ist, in einem besonders guten Zustand ist. Zwar ein älteres Auto, hat Gebrauchsspuren, aber er sagt, guck mal, dafür, dass das Auto schon so viele Kilometer gefahren ist und dafür, dass das ein Familienwagen war, und dafür, dass der Vater darin auch noch geraucht hat und so weiter und so fort, ist das Auto in einem sehr, sehr guten Zustand. Und für diesen Preis glaube ich nicht, dass du das Auto woanders bekommen wirst. Okay? Und hinterher, natürlich, weil man sich selbst nicht gut auskennt, ja, fällt man quasi auf diese Worte rein und hat das Gefühl, dass man übers Ohr gehauen worden ist. Das wäre ein Beispiel für Rabben. Ein weiteres Beispiel, jemand geht auf den Markt und kauft ein Kilo Kartoffeln für 5 Euro, weil er davon ausgeht, dass dies der normale durchschnittliche Marktpreis ist. Später stellt er fest, dass er für dieses eine Kilo, nur hätte 1,50 Euro bezahlen müssen, also ein Preis, der eigentlich viel geringer ist. Auch in diesem Fall wäre das ein Beispiel für den Rabben Khiyar. Ein weiteres Beispiel ist, wenn jemand mitversteigert, aber nur um den Preis hochzutreiben, Das geschieht zwischen demjenigen, der die Versteigerung macht. Er engagiert jemanden und sagt ihm, biete bitte mit, damit der Preis in die Höhe getrieben wird. Und am Ende hat er eigentlich gar nicht ein Interesse zu kaufen. Wenn er gewinnt, wenn er die Versteigerung gewinnt, dann machen sie untereinander aus. Du kannst die Ware behalten und du kannst dein Geld behalten. Tayyib, auch dies wäre eine Form von Rabbin Khiyar, weil dadurch natürlich meint man, dass der Wert des Preises hoch ist, aber wirklich ist er gar nicht so. Und wenn du das Gefühl hast, andere Leute haben auch Interesse daran, dass der, diese Ware zu erwerben, dann am Ende natürlich wird der Preis in die Höhe getrieben, obwohl es dafür überhaupt eigentlich gar kein Interesse gibt und dann wurde dafür künstlich engagiert. Diese Angelegenheit der Rabbin Khiyar wird von den meisten Gelehrten nicht anerkannt. Die meisten Gelehrten sind der Ansicht, dass dieser Rabbin Khiyar unrechtmäßig ist. Und das ist auch die richtigere Ansicht unter den Gelehrten, rahimahumullah ta'ala. Denn der Hadith, auf den sie sich berufen in Bezug auf den Rabbin Khiyar, und wir müssen erstmal grundsätzlich festhalten, dass grundsätzlich ein Khiyar nicht möglich ist. Also Khiyar sind eher Ausnahmen und nicht grundsätzlich der Fall. Ja? Khiyar sind Ausnahmen. Deswegen brauchen wir einen Beweis für diese Ausnahmen. Und der Beweis, auf den sie sich berufen, war der Beweis, den wir letztes Mal erwähnt haben über den Shart Khiyar. Den Shart Khiyar, wo es um einen Mann ging, der geistig angeschlagen war und der sich hat leicht reinlegen lassen beim Handel. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt, er soll eben die Bedingung stellen, dass er 3 Tage Zeit hat, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Das ist der sogenannte Shart Khiyar, wie wir genannt haben. Nur dieser Hadith passt nicht ganz in die Sache des Rabbin Khiyar rein. Und dann haben wir noch erstens Ausgangslage ist, dass Rabbin Khiyar nicht gilt. Zweitens, der Beweis, den sie für die Gültigkeit erwähnt haben, für die Rechtmäßigkeit erwähnt haben, ist kein wirklicher Beweis für unsere Thematik. Und drittens haben wir noch ein Argument zu sagen, dass eigentlich ein Bär aufgebaut ist auf Rabben in den meisten Fällen. Ja, in den meisten Fällen, das gehört zur Natur eines Bär-Vertrages, dass der andere den anderen versucht zu übervorteilen. Und deswegen diese Sache von Khiyar richtigerweise gilt nicht. Dann gehen wir weiter zum sogenannten Tadlis Khiyar. Tadlis Khiyar kommt vom arabischen Verb Dallasa. Und Dallasa bedeutet täuschen. Und das ist die vierte Art, die wir jetzt besprechen. Und wie der Begriff täuschen sagt, man gaukelt dem Verkäufer oder dem Käufer etwas vor, was aber gar nicht der Fall ist. Man kauft ihm eine gute Ware, die eine schlechte Ware ist. Man kauft ihm eine schöne Ware, die hässlich ist. Man kauft ihm eine teure Ware, die billig ist. Man fühlt sich dadurch reingelegt und getäuscht. Und wie bei allen Khiyar-Arten, die rechtmäßig sind, sollte der Kunde davon Gebrauch machen wollen, dann hat er die Wahl, entweder die Ware zurückzugeben oder auch den Kauf zu akzeptieren, wenn er möchte. Natürlich gehört auch dieses Khiyar-Recht wieder zur Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, innama al-bay'u an tarad. Das heißt, beim Bay'-Vertrag geht es hauptsächlich um die Zufriedenheit, die gegenseitige Zufriedenheit. Das heißt, wenn 2 Leute mit einem Bay'-Vertrag einverstanden sind, dann ist schon die halbe Miete bezahlt. Und grundsätzlich, wenn einer von beiden nicht mit dem Bay'-Vertrag einverstanden ist, dann ist der Bay'-Vertrag auch nicht gültig. Ein Beispiel für eine Täuschung wäre, jemand verkauft einem ein neues Auto, ein altes Auto als ein neues Auto. Er fragt ihm, ein altes Auto als ein neues Auto. Der Prophet, a.s.w., sagte in einem Hadith von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, er sagte, man rashana falaysa minna, wer uns betrügt, gehört nicht zu uns. Das heißt natürlich nicht, dass der Bay'a-Vertrag ungültig ist, von vornherein, sondern der Käufer hat das Recht, vom Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen. Das bedeutet also, es ist ein Unterschied, ob wir sagen, der Bay'a-Vertrag ist ungültig, dann bräuchte er auch nachher nicht vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen, oder? Ja, weil der gilt ja eh nicht. Aber wenn wir sagen, der Vertrag gilt, und, oder wenn wir sagen, er kann vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen, das bedeutet, der Vertrag gilt eigentlich. Und deswegen hat er das Recht, eben das so. Früher zum Beispiel, als man mit Menschen Handel getrieben hat, dann hat man zum Beispiel dem Sklaven oder der Sklavin die Haare gefärbt und sie verkauft als eine bestimmte Haarfarbe, und in Wirklichkeit war es nicht die Haarfarbe. Das hat sich dann erst später herausgestellt. Ja. Oder man hat jemandem Locken gemacht, der eigentlich keine Locken hat, wenn das beliebter war, oder glatte Haare gemacht, wenn er eigentlich Locken hat. Auf jeden Fall gemeint ist, du wirst getäuscht, und das sind alles, was wir erwähnt, sind ja lediglich Beispiele von früher oder Beispiele von heute. Und zur Anpassungsfähigkeit unserer Scharia gehört ja, dass diese Sachen nicht bis ins kleinste Detail definiert sind, damit wir sie anpassen können, unsere Situation. Okay? Heute gibt es keine Sklaven mehr. Also kannst du stattdessen dann sagen, wenn ich zum Beispiel einen Tisch verkaufe, der ein Vierbeiner sein soll, und stellt sich raus, er ist ein Dreibeiner. Es gibt Tische mit drei. Ab drei Beinen steht ein Tisch und kann nicht mal wackeln. Ne? Erst ab vier kann er wieder wackeln. Ab zwei steht er nicht. Okay? Das heißt also, es kommt darauf an, was will ich und was erhalte ich dann. Und das muss natürlich deutlich sein. Ja? Also wenn ich ein gebrauchtes Auto kaufe, dann gibt es gebraucht, es gibt leicht gebraucht, es gibt verbraucht. Okay? Wir sehen, es gibt verschiedene Formen. Aber was das genau bedeutet, ist natürlich produktabhängig. Produktabhängig, ist gesellschaftsabhängig, ist zeitabhängig. Je nachdem, was ich gerade betrachte. Wir lernen deswegen die Regeln allgemein. Und das praktisch umzusetzen, ist natürlich problematisch, wenn es nicht eindeutig ist. Aber wenn es eindeutig ist, Sachen, wo kein Mensch daran zweifeln wird, dass ein Betrug ist. Wie gesagt, haben jemand verkauft dir ein Auto als neu, aber es ist eigentlich gebraucht. Dann sagt er dir, nee, es war doch nur ein Händler vorher. Nur ein, gab nur einen Eigentümer vorher. Dann sagen wir, das ist... es ist kein Mensch würde sagen, dass das keine Form von Tadlis ist. Was auch natürlich eine Form von Tadlis ist und deswegen nicht erlaubt ist, aber leider immer wieder passiert, ist, dass man ein Tier lebendig gewogen verkauft. Dass man ein Tier verkauft, am Gewicht, an seinem Gewicht, während es lebt. Okay. Und warum natürlich? Ja, weil was es auch immer gegessen, getrunken hat, wird dazugezählt. Wird vom Gewicht zum Gewicht dazugezählt. Und die Leute interessieren sich am Schaf für das Fleisch. Und deswegen ist es korrekt, dass man das Schaf entweder per Stück kauft. Ich kann sagen, ich kaufe dieses Schaf, wie es ist, möchte für dieses Schaf so und so viel haben, wenn es lebendig ist. Ich möchte dieses Schaf so und so kaufen, aber nicht vom Gewicht abhängig gemacht. Wenn es vom Gewicht abhängig gemacht wird, 1 Kilo 3 Euro, 1 Kilo 4 Euro, 1 Kilo 5 Euro, und dann wiegt man es lebendig, das ist eigentlich verboten. Warum? Weil jeder weiß, dass, dass die Kilozahl an Fleisch unbekannt ist. Und dadurch wird man getäuscht. Ja, das ist eine Form der Täuschung, denn die Menschen sind nicht alle ehrlich, und es soll ja Leute geben, die ihre Tiere vorfüttern und tränken. Ja. Dann gibt es den sogenannten Aib-Khiyar, den sogenannten Aib-Khiyar, das ist die fünfte Form von 8 Formen, die wir behandeln. Das ist die letzte für heute, die wir uns anschauen. Inshallah. vorletzte, am letzten, inshallah. Und zwar der Sohn der Aib-Khiyar. Der Aib-Khiyar, das Wort Arabisch, das arabische Wort Aib bedeutet hier Makel. Makel. Makel, ein Mangel. Ja. Insofern geht es hier um Mängel, aber nicht um irgendwelche Mängel, sondern es geht um solche Mängel an einer Ware, die den Wert erheblich senken. Und hier sehen wir natürlich an diesem Beispiel, dass es kann ein Aib sein, ein Mangel sein und gleichzeitig eine Form von Täuschung sein. Kann beides sein. Also wenn ich getäuscht werde, dann ist es ja natürlich automatisch auch ein Mangel. Nur ist Täuschung dasselbe wie ein, wenn ich getäuscht werde, ist es dasselbe, wie wenn ich einen Mangel an der Ware feststelle? Antwort lautet nein, denn bei der Täuschung, beim Tadlis, steckt eine gewisse Absicht hinter, Absicht beim Verkäufer. Okay? Das ist also schlimmer. Aber wenn ich einen Aib einfach so feststelle, dann kann es ja sein, dass der Verkäufer das nicht gewusst hat. Beispiel, jemand verkauft mir ein gebrauchtes Auto, und er lässt mich eine Probefahrt machen und da ist alles dran wunderbar und das Auto fährt einwandfrei. Ich kaufe es und nach einer Woche hat es einen Getriebeschaden. Kein Mensch, oder das ist zweifellos ein Aib, dass ein Getriebe nur eine Woche hält, nachdem ich es gekauft habe, auch wenn es gebraucht ist. Keiner würde sein Geld für so etwas bezahlen. Das hat aber der Verkäufer nicht gewusst. Kann sein, er hat das Auto gekauft, um es zu verkaufen. Und er hat diesen Mangel selbst nicht festgestellt. Oder er hat das Auto überprüft, aber einen bestimmten Mangel übersehen. Aber Tatsache ist, dass der Käufer sieht diesen Aib und deswegen hat er Anspruch darauf, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Oder zum Beispiel damals, wenn man ein Pferd gekauft hat oder heute und es ist ein vermeintlich schnelles und gesundes Pferd und man stellt fest, dass man es nicht reiten kann, obwohl man es eigentlich reiten wollte. Okay? Dieser Mangel ist erheblich. Ich kaufe ein Pferd zum Reiten, da kann ich es nicht reiten. Das ist sicherlich ein erheblicher Mangel. Dadurch wird der Nutzen deutlich eingeschränkt. Wenn es Aib gibt, die erheblich sind, dann gibt es auch Aib, die unerheblich sind. Beispiel. Jemand kauft heutzutage ein Auto. Und nachdem er das Auto gekauft hat, stellt er fest, dass es im Auto keinen MP3-Player gibt. Oder kein Bluetooth gibt. Oder keinen AUX-Eingang hat. Oder keinen CD-Spieler hat. Das ist ein Mangel, aber es ist kein Mangel, der die Funktionsfähigkeit des Autos beeinträchtigt. Also so ein Mangel ist es nicht. Okay? Und es gibt viele Leute, die das gar nicht interessiert. Anders ist es zum Beispiel bei der Klimaanlage. Die Klimaanlage, da kommt es auf das Land an, in dem man es fährt. Oder die Heizung kommt aufs Land an. In manchen Ländern ein Auto zu verkaufen ohne Klimaanlage ist unmöglich. Also würde kein Mensch kaufen, ein neues Auto ohne Klimaanlage. In anderen Ländern muss man das extra sagen. Ja, deswegen die Frage, wenn der Kunde sagt, ich habe doch ein Auto bestellt mit Klimaanlage, wo ist die Klimaanlage? Dann sagt er, Moment, Entschuldigung, er hat ein Auto bekommen, ein neues Auto ohne Klimaanlage. Und er sagt, ich dachte, das wäre mit. Ja, dann kommt es hier auf den Ort an. Ja, und was gang und gäbe an dem Ort ist, ja, vielleicht in manchen Ländern gibt es solche und solche. Ab der Preisklasse so und so wird erwartet, dass sie dabei ist. Bei billigen Autos muss man sich dazu bestellen und so weiter. Vielleicht kommt es auf die Firma an, mit der man zu tun hat. Insofern, wie wir gesagt haben, diese Regeln sind anpassungsfähig und das macht die Scharia, die islamische Scharia, anpassungsfähig für jeden Ort und zu jeder Zeit. Ein weiteres Beispiel für ein Mangel, der aber kein Mangel ist, deswegen man das Recht hat, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Jemand kauft ein Haus und ein eingerichtetes Haus möbliert und stellt fest, dass im Haus kein Festnetztelefon angebracht ist. Ja. Natürlich gehört es zum Haus dazu, dass man ein Telefon hat, aber es ist auch ein Mangel, dass man darin lebt, ohne ein Telefonapparat zu haben, aber es ist kein Mangel, der den Kaufvertrag beeinträchtigt. Schon gar nicht in der heutigen Zeit, in der die Leute viele nicht mal mehr vielleicht über einen Festnetzanschluss verfügen, ja. Und das auch nicht den Mangel der Funktion des Hauses, nämlich des Wohnens, wirklich beeinträchtigt, also bedeutsam beeinträchtigt. Ja, und dann auch zum Beispiel, jemand kauft ein Grundstück und dieses Grundstück wird angegeben mit 500 Quadratmetern. Und stellt fest, dass 500 Quadratmeter, wenn er sie gemessen hat, sind keine 500 Quadratmeter, sondern es sind nur 300 Quadratmeter. Jeder von uns würde sagen, das ist ein Aib. Aber wenn es statt 500 Quadratmeter nur 499 gewesen sind, dann wird jeder sagen, das ist keine Sache, die den Menschen dazu bewegt, ein Grundstück zu kaufen oder nicht zu kaufen. Ja, also es ist kein erheblicher. Aber stellt dir mal vor, es sind 500 Quadratmeter und es sind wirklich 500 Quadratmeter. Aber wie ist die Einteilung? 1 Meter mal 500. Okay. Auf so einem Grundstück kann man kein Haus mehr kaufen. Dann stellt sich die Frage, hat der Käufer das gewusst? Hat er das gesehen? Ja. Dann hat er es ja gekauft, weil er es so will. Vielleicht will er ein Erdbeerenbeet anpflanzen. Dann ist das okay. Braucht man deswegen keine andere, braucht man nicht 10 mal 50 Meter oder so. Ja. Also ihr seht, wir lernen allgemeine Regeln, ja, nicht, dass jemand das 1:1 umsetzt. Es kann sein, dass in der Gesellschaft, in der er sich gerade befindet, die Sache anders aussieht. Und Allah weiß am besten Bescheid. Sollte so etwas passieren, dass jemand ein Grundstück jemandem verkauft, das 100 Quadratmeter haben soll, und nachher sind es nur 90, dann sagen wir, der Käufer hat das Recht auf den Khiyar, auf den Aib Khiyar, ja. Oder er kann sagen, ich hätte gerne die Differenz. Ich will die Differenz haben. Ja, das sind die Möglichkeiten, die er hat. Weil es ist schwierig, ihn dem anderen zu sagen, gib mir noch mehr Quadratmeter, um das zu ergänzen. Das kannst du bei Waren machen, wenn jemand zum Beispiel Gewürze verkauft. Und er hat 100 Gramm Gewürze gekauft, Schwarzkümmel zum Beispiel, und es sind nur 90 gewesen. Er kann ihm sagen, gib mir noch die restlichen 10, auf die wir uns geeinigt haben. Aber bei einem Grundstück, das eins ist, er hat kein anderes, wie soll er dir ein anderes geben? Okay? Aber er kann dich auszahlen für die Differenz, oder er kann dir sagen, okay, wenn du nicht willst, gib mir das Geld zurück, und der andere bekommt sein Grundstück auch wieder zurück. Dies, damit es eben gerecht ist. Tayyib. Was ist der Beweis für diesen Aib Khiyar? Ja, ist natürlich, gibt es dafür allgemeine Ayat, die auch sicherlich für andere Formen des Khiyar zutreffen. Und es gibt auch vielleicht speziellere Hadithe dazu, die wir uns anschauen möchten, oder einen zumindest. Allah Azza wa Jal sagte, Ya ayyuhal ladhina amru la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Er sagte, die ihr glaubt, verzahrt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf. Nichtige Weise bedeutet, der eine gibt etwas und bekommt dafür nichts, obwohl sie etwas ausgemacht haben. Das ist nicht nichtig. Ausnahme davon sind sind Geschenke. Geschenke, der eine gibt was, will nichts zurückhaben. Aber das ist aufgebaut eben auf, auf gegenseitiges Einvernehmen. Deswegen sagt Allah, es sei denn, dass es sich um einen Handel in gegenseitigem Einvernehmen handelt. Okay? Und normalerweise gibt niemand, der vernünftig ist, etwas her, um nicht etwas dafür zu bekommen. Das macht niemand. Wenn er das macht, dann ist es eine Form, dann will er etwas, wenn er einen gesunden Menschenverstand hat und es trotzdem macht, dann macht er das zum Beispiel, um die Zufriedenheit des anderen zu erlangen, in Form eines Geschenkes, oder um die Zufriedenheit Allahs Azzawajal zu bekommen, in Form einer Sadaqa. Okay? Und das gehört zur Vernunft, mit Sicherheit. Denn der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, tahadaw tahabu. Das heißt, beschenkt euch gegenseitig, dann werdet ihr euch auch lieben. Tayyib, das ist eine allgemeine Ayah, die natürlich auf andere Khiyar-Arten auch zutrifft. Aber wir haben einen spezielleren Hadith, und zwar den schauen wir uns ein bisschen an. Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, La tusarru al-ibila wal-ghanam. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. Auf Deutsch, schnürt weder die Kamele noch die Schafe und Ziegen. Wer sie hiernach gekauft hat, hat nach dem Melken die Wahl. Wenn er damit zufrieden ist, darf er sie behalten. Und wenn er nicht damit zufrieden ist, soll er die zusammen mit einem Sa'tamr-Datteln zurückgeben. Was bedeutet dieser Hadith? Schnürt weder die Kamele noch Schafe und Ziegen ab. Oder schnürt ohne ab. Was ist auf Arabisch? Kamele sind Ebel und Ghanam auf Arabisch sind Schafe und Ziegen. Schafe und Ziegen. Genau wie der Begriff Shah. Shah auf Arabisch oder Shat. Ist ein Begriff, der gilt für Schafe und Ziegen. Deswegen ist ein Übersetzen immer so ein Problem. Im Arabischen heißt es die Kamele und Ranam. Im Deutschen müssen wir drei Wörter draus machen. Tayyib. Schnürt sie wieder ab. Was bedeutet das? Ganz einfach, die Leute, bevor sie ein Tier, das Milch hergibt, verkaufen, haben sie die Euter abgeschnürt. Damit sie immer größer wird und größer wird und größer wird. Und wenn der Käufer kommt, sagt er, MashaAllah, la hawla wa la quwwata illa billah, oder MashaAllah, la quwwata illa billah, so heißt es im Koran, die muss ja sehr viel Milch hergeben können. Und dann kauft er dieses Schaf oder diese Kuh oder was auch immer, oder dieses Kamel, und dann merkt er, dass sie beim ersten Mal sehr viel Milch hergibt, und dann wird es immer weniger, und am Ende, sie gibt eigentlich sehr wenig Milch her. Und das ist zweifellos ein Aib, oder nicht? Das ist ein Aib. Er rechnet mit so und so vielen Liter pro Tag, pro Woche, pro Monat und am Ende sind es viel weniger, als er erwartet hat. Deswegen sagt der Prophet, wer sie hiernach kauft, hat nach dem Melken die Wahl. Fertig. Also eindeutiger Hadith über den Aib-Khiyar. Wenn er damit zufrieden ist, darf er sie behalten. Das ist kein Problem. Und wenn er nicht damit zufrieden ist, soll er zusammen, soll er das Schaf, die Ziege, das Kamel, auch die Kuh, der Prophet hat sie nicht erwähnt hier, aber die Tatsache, dass der Prophet drei Beispiele erwähnt hat von Tieren, bedeutet nicht, dass die anderen nicht damit gemeint sind. Das ist, was man im Usul nennt, Mafumul Laqab. Ja. Er sagte, dann gibst du eben dieses Tier wieder zurück, aber dazu noch ein Sa' Tamr-Datteln. Tamr-Datteln sind einfach ein bestimmtes Reifestadium an Datteln, die letzte Stufe des Reifestadiums an Datteln. Weil die Datteln durchlaufen verschiedene Phasen von Reife. Manche sind in der ersten Phase, in der sie noch unreif aussehen, grünlich, gelblich. Manche sind in diesem Stadium genießbar. Manche erst in einem späteren Stadium, wenn sie schon weich werden und manche erst, wenn sie sind am besten, wenn sie leicht trocken sind. Okay? Und die Tamr ist die dritte und letzte Phase. Natürlich kann man es auch noch mehr einteilen, aber das ist so die grobe Phase des Ganzen. Tayyib. Ein Sa' ist, wie wir schon öfter gelernt haben, 4 Mud. Ein Sa' sind 4 Mud. Prophetische Mut, wie man sagt. Und dieser Hadith, erstens, beweist eindeutig, dass man vom Rabben-Khiyar Gebrauch machen, vom Aib-Khiyar Gebrauch machen darf. Ja, sollte dies vor dem Melken geschehen, sollte dies aus welchen Gründen auch immer vor dem Melken geschehen, dann braucht man natürlich diesen Sa'a-Datteln nicht zurückgeben. Denn offensichtlich dieser Sa'a-Datteln für die Milch, die man gemolken hat. Naja. Und die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, sind sich grundsätzlich über diese Art von Khiyar einig. Wenn man sagt grundsätzlich, das bedeutet in manchen Detailfragen nicht. Manche Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, haben diesen Hadith verworfen. Den Hadith von Abu Huraira, radiallahu anhu, verworfen. Sie sagen, sie begründen das in zweierlei Hinsicht. Sie sagen erstens, grundsätzlich gilt, die Ausgangssituation ist, bürgt man für eine Sache, muss man einen gleichen Ersatz bzw. den Wert aushändigen. Bürgt man für eine Sache, muss man für diese Sache einen gleichen Ersatz bzw. den Wert aushändigen. Das heißt was? Angenommen, du bürgst für ein Auto, das du in deinem Besitz hast. Sollte dieses Auto zerstört werden und du trägst dafür die Verantwortung, weil du ja dafür bürgst, wie gesagt da, okay, dann musst du dem Eigentümer vom Auto ein gleiches Auto geben, wie das, was zerstört worden ist. Das ist der erste Anspruch, weil sein Auto ist zerstört worden, er möchte sein Auto eigentlich wieder haben. Wenn du also ein Auto findest, das genauso ist wie dieses, muss er es nehmen und er hat nicht das Recht zu sagen, ich möchte das Geld dafür haben. Okay? Sollte es aber ein gleiches Auto nicht geben, dann tritt an diese Stelle der Ersatz, der andere Ersatz, und zwar der Wert. Der Wert dieses Autos wird geschätzt, vor dem Unfall, bevor es gestohlen worden, was auch immer. Ja? Und dann händigt man dieses Auto. Und das Problem ist, an diesem Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu ist was? Normalerweise müsste man dann das Schaf zurückgeben und was? Milch. Das ist doch die Milch, die er benutzt hat, oder nicht? Aber er gibt aus dem Hadith Datteln zurück. Die Antwort auf dieses Argument lautet, dass also die Gelehrten, die diesen Hadith verwerfen, das heißt nicht, dass sie den Hadith, die Handlung danach verwerfen, sondern die Frage ist, ob dieser Hadith ein Beweis ist für den Aib-Khiyar allgemein. Sie sagen, nein, dieser Hadith ist ein Beweis für diesen speziellen Fall. Wenn jemand ein Tier gekauft hat zum Melken und nachher stellt er fest, dass es doch nicht so viel Milch hergibt wie vorher, dann gibt er das Tier zurück mit einem Sa'ad-Dattel. Okay? Sie sagen quasi, das ist ein Hadith, der nur für die Situation gilt und den kannst du nicht verallgemeinern auf alle Arten von Aib-Khiyar. Aywa. Also Sie sehen in diesem Problem, diesem Hadith, dieses Problem der allgemeinen Verallgemeinerung. Wallahu a'lam. Wir sagen als Antwort auf diese Argumentation, genau die gleiche Milch hinsichtlich der Qualität zu besorgen, ist schwierig, weil man im Nachhinein nicht mehr messen kann und bewerten kann, was für eine Art Milch man genau gehabt hat. Und deswegen ist Datteln hier in dem Hadith eine Art Wertersatz. Wir haben ja gesagt, entweder du gibst das Gleiche, was es gibt, das Auto ist zerstört worden, dann gibst du ein gleiches Auto. Ist dies nicht möglich, dann gibst du den Wert des Autos, richtig? Der Wert des Autos oder der Wert der Milch ist jetzt statt Geld, Goldmünzen, Silbermünzen, ist es eben Datteln. Ja, das wäre das eher. Und das haben wir ja gesagt, dass es auch möglich ist. Das heißt, wir sagen, im Gegenteil, der Hadith ist ein Argument für uns und nicht ein Argument gegen uns. Dann gibt es noch eine zweite Argumentation, und zwar Und diese Antwort ist vielleicht sogar die stärkere Antwort von beiden, dass im Falle der Milch besteht die Gefahr des Fadl-Zinses. Die Gefahr des Fadl-Zinses. Denn wie wir inshallah ta'ala noch sehen werden, Kapitel über die Zinsen, über Riba, gibt es im Islam verschiedene Formen von Riba, nämlich zwei. Und es gibt verschiedene Produkte, in denen diese Riba vorkommen kann. Und das ist nicht nur beim Geld, sondern auch bei bestimmten anderen Nahrungsmitteln. Und dazu gehört eben die Milch. Okay? Und die Gleichheit beim Zurückgeben der Milch ist problematisch. Und deswegen ist die Sache hier verboten worden. Und deswegen immer statt Milch Datteln. Dadurch kann es nicht zum Fadl-Zins überhaupt kommen. Und diese Antwort ist auch sehr eindeutig, also sehr eindeutig, einleuchtend. Das heißt, es gibt einen guten Grund, warum der Prophet ﷺ nicht hier gesagt hat, dass man Milch zurückgeben soll. Anders ist es beim Auto, wie wir inshallah noch lernen werden im Kapitel über Riba, bei Autos, im Autohandel, Autos gegen Autos, sowas, da kann es gar nicht zu Zinsen kommen, ja. Und deswegen ist es da unproblematisch. Oder bei Pferd für ein Pferd oder ähnliches. Da kann es gar nicht zum Zinsen kommen. Deswegen greift diese Regel ganz gut. Deswegen ist dieser Hadith also kein Argument gegen uns, sondern ein Argument für uns. Allahu a'lam. Ja. Dann gibt es ein zweites Argument. Das erste haben wir gesagt, war was? Das erste war, wieso gibt der für die Milch nicht Milch zurück, sondern Datteln. Das haben wir widerlegt. Jetzt gibt es ein zweites Argument, warum sie sagen, dieser Hadith von Abu Huraira, radiallahu anhu, ist problematisch für eure Argumentation auf Bezug auf den Aibkhiyar. Sagen wir wieso? Sie sagen, es gilt die Regel, Al-Ghurmu bil-Ghunm. Wer das Risiko trägt, zu verlieren, dem steht auch der Gewinn zu. Wer das Risiko trägt, zu verlieren, der darf auch den Gewinn kassieren. Es gibt nicht nur Gewinn oder Gewinn, Gewinn oder nicht Gewinn. Nein, wenn du gewinnst, musst du auch verlieren können. Das ist das Besondere am Gewinnen. Okay? Wie wir gesagt haben, deswegen sind die Zinsen verboten. Weil da gibt es kein Risiko zu verlieren. Du hast immer gewonnen. Und das geht nicht. Sie sagen, in diesem Hadith muss der Käufer den Gewinn, nämlich die Milch, in Form von Datteln zurückgeben, obwohl doch die Ware schon gehört. Könnt ihr euch nicht daran erinnern, als wir letztes Mal gesagt haben, wenn der Kaufvertrag, der Bi'vertrag geschlossen ist, nach dem Ijab und Qabul, war das? Wem gehört jetzt die verkaufte Ware? Dem Käufer. Wie gibt es das Geld? Dem Verkäufer. Nach 3 Tagen macht einer von beiden Gebrauch vom Khiyar, egal welchen Khiyar. Halas? In der Zwischenzeit gab es einen Gewinn oder gab es einen Verlust. Wer trägt ihn? Versteht ihr? Du hast ein Schaf gekauft für 200 Euro. Nach einer Woche ist es todkrank. Du möchtest es nicht mehr haben. Ja? Wer trägt jetzt das Risiko? Kannst du einfach sagen, ich gebe einfach das Todkranke wieder zurück? Dann würde die Last lasten auf dem Verkäufer. Richtig? Wenn du sagst, nein, ich gebe, die Last, also die Frage ist eben, auf wem belastet die Schuld? Das ist letztendlich die Frage. Ja? Und in diesem Hadith, oder wir haben geklärt die Antwort, wir haben gesagt, nach dem Bay'vertrag gilt die Ware als neuer Eigentum für den Käufer. Und das Geld gehört dem Verkäufer. Das heißt, es hat schon stattgefunden. Und wenn es schon stattgefunden hat, der Austausch stattgefunden hat, Al-Mubadara, diesen Austausch stattgefunden hat, dann gehört auch der Gewinn der Ware und der Verlust gehört dem Käufer. Er trägt das Risiko zu verlieren, also muss er auch den Gewinn bekommen. Was ist aber im Hadith von Abu Huraira passiert? Er hat ihn nicht bekommen. Oder nicht? Normalerweise hätte man erwartet, Moment, das ist ein separater Gewinn. Separater Gewinn, denkt man, der ist trennbar. Die Milch ist von der Kuh raus und das war's. Kann man nicht mehr die Euter zurückbringen. Okay? Das heißt also normalerweise, wer sollte die Milch bekommen rechtmäßig? Der Käufer. Er sollte eigentlich nur das Schaf zurückgeben und die Sache ist erledigt. Richtig? Ja, ja, ja. Die Antwort darauf lautet folgendes. Der Verkäufer hat dem Käufer in diesem Hadith zweierlei verkauft. Einmal das Tier und einmal die Milch. Einmal das Tier und einmal die Milch. Wäre es ein Tier ohne Milch, würde der Einwand stimmen. Aber so wäre es eine Ungerechtigkeit gegen den Verkäufer, ihm nur das Tier zurückzugeben. Warum dieser feine Unterschied? Was hat den Käufer dazu bewegt, dieses Schaf zu kaufen oder diese Kuh zu kaufen? Waren das nicht die prallen Euter? Also ist die Milch doch da, oder nicht? Aywa. Das heißt, er hat das Tier gekauft und er hat die Milch gekauft. Hätte das Tier keine prallen Euter gehabt, wäre keine Milch vorhanden, dann würden wir sagen, dann würde der Hadith ein Problem darstellen. Richtig? Aber so sagen wir, stellt der Hadith für uns kein Problem dar. Okay? Sondern er hat das eine für das andere praktisch bezahlt. Ja? Und das ist ein Tafriq al-Safqa im Arabischen. Das heißt, wenn wir etwas kaufen, zwei Sachen zu einem Preis und nachher das voneinander trennen wollen, dann brauchen wir einen bestimmten Gegenwert. Für das eine und für das andere. Das Schaf kann man als Ganzes zurückgeben. Aber die Milch, willst du sie bewerten? Der Prophet hat sie dir bewertet als ein Sa'd-Datteln. Und damit ist die Sache auch vorbei. Welche Schart gelten für den Aib-Khiyar? Drei Bedingungen. Erstens, der Makel, der Aib muss von Bedeutung sein, wie wir vorhin gesagt haben. Also ein kleiner Kratzer an der Stoßstange beim gebrauchten Auto, das 10 Jahre alt ist, ist kein Aib, durch den der Aib-Khiyar greift. Ja? Es muss von Bedeutung sein. Zweitens, dafür haben wir Beispiele an. Zweitens, der Käufer weiß nichts vom Makel. Wichtig. Wenn der Käufer vom Makel weiß, weil der Verkäufer ihm gesagt hat, guck dir, hier, dieses Auto ist brandneu, aber hier ist ein Kratzer. Guck es dir genau an, willst du das Auto trotzdem kaufen? Er sagt, ja, ich will es trotzdem kaufen. Dann ist es kein Grund für ihn nachher vom Kaufvertrag zurückzutreten. Drittens, dieser Makel, dieser Aib, muss vor Abschluss des Kaufvertrages schon da gewesen sein. Ein Makel, der erst hinterher entsteht, das hat dann mit dem Aib, Khiyar, von dem wir hier reden, nicht etwas zu tun. Klar, ein Kratzer, der hinterher entsteht, das ist etwas. Er kann nicht sagen, ich habe erwartet, dass mein Auto nagelneu aussieht, auch noch nach einer Woche. Das ist nicht in der Hand des Verkäufers. Ajo. Okay. Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, das heißt, wenn diese drei Bedingungen erfüllt sind beim Aib-Khiyar, dann hat der Kunde die Wahl. Entweder tritt er vom Kaufvertrag zurück und erhält sein Geld oder er besteht auf eine Entschädigungszahlung, auf Arabisch Arsch. Er sagt also, ich habe das Auto als ein neues Auto gekauft für 100.000 Euro. Es hat sich aber herausgestellt, es ist gar nicht neu, es ist gebraucht. Dann hat es nur einen Wert von 90.000 Euro. Also ich möchte gerne die Differenz haben. Ich möchte die Differenz von 90.000 Euro haben. Dann steht sie ihm zu. Das ist die zwei Möglichkeiten, die er hat. Natürlich, die dritte ist immer da, dass er also sagt, ich bin damit einverstanden, bin damit zufrieden, das ist seine Sache. Aywa. Der Verkäufer hat nicht das Recht, richtigerweise zu sagen, ich nehme die Ware wieder zurück, wenn der Käufer auf eine Entschädigungszahlung besteht. Arsch. Warum? Weil der Kaufvertrag bereits abgeschlossen ist. Über einen bestimmten Preis für eine ganz bestimmte Ware. Der Kunde hat den Preis bezahlt, der Verkäufer hat die Ware nicht geliefert, also kann er nicht sagen, ich liefere, also hat die Ware mangelhaft geliefert, da kann er nicht sagen, ich will einfach nur weniger Geld haben. Das geht nicht. Und der Kunde hat eben das Recht, wie gesagt, auf Entschädigungszahlung. Oder ich meine, der Verkäufer kann nicht sagen, ich möchte die Ware wieder zurückhaben, ich möchte vom Kaufvertrag zurücktreten. Ja? Warum? Weil der Kunde hat ihm das volle Recht gegeben, also sollte auch der andere ihm das volle Recht geben. Der Kunde kann also darauf bestehen, die Ware zu behalten. Hat also, na, das Beispiel haben wir schon genannt. Dann noch eine Thematik, und zwar, nicht jeder Makel ist auch gesetzlich gesehen ein Makel. Also wir haben gesagt, es geht um Makel, die auch den Wert herabsetzen, die den Wert der Ware bedeutsam herabsetzen. Dazu gehört, oder zu dieser Thematik gehört auch, dass bestimmte Arten von Makel den Wert nicht herabsetzen. Sind zwar in den Augen der Leute, die sich nicht auskennen, ein Makel, aber in Wirklichkeit sind sie sogar gewinnbringend. Wie zum Beispiel, das klassische Beispiel für dieses Thema ist bei Tieren ein kastrierter Schafsbock. Ja. Warum? In erster Linie denkt man, da er kastriert ist, ist dies ein Mangel. Aber die Schafshüter sagen, oder die Fleischkenner sagen, dass das Fleisch von kastrierten Schafsböcken besser schmeckt als das von nicht kastrierten. Also es ist das hier praktisch ein Gewinn. Es ist offensichtlich ein Verlust, aber realistisch ein Gewinn für den Käufer. Insofern muss es auch gesetzlich gesehen. Es sei denn, er hat einen Schafsbock gekauft, damit er, damit dieser Schafsbock die Weibchen schwängert. Ja, das wäre natürlich dann aber auch eine Art Bedingung. Ich möchte diesen Schafsbock kaufen, weil es eben fruchtbar ist. Ja, das wäre eine andere Sache. Dann wäre es ein Schart und dann könnte er natürlich davon dann zurücktreten, wenn es sich herausstellt, dass er unfruchtbar ist. Aywa. Dann gibt es Mängel, Makel. Wir haben gesagt, dieser Aib Khiyar, da haben wir drei Bedingungen aufgestellt. Eine davon haben wir gesagt, ist, dass der Aib vor dem Bay'vertrag vorhanden ist. Richtig? Jetzt kann es aber sein, dass ein Aib nach dem Vertrag erst stattfindet. Ist dann jeder Aib, der erst nach dem Vertrag stattfindet, irrelevant? Nein. Es gibt Sachen, die sich im Laufe der Zeit erst zeigen, logischerweise. Ja. Wie wir ein Beispiel vom Auto gesehen haben. Es gibt zum Beispiel ein Auto, in manchen Gegenden wird es so gehandhabt, dass wenn du selbst jetzt dein gebrauchtes Auto jemandem verkaufst und innerhalb von 6 Monaten ein Getriebsschaden entsteht, musst du das Auto wieder zurücknehmen, das Geld zurückgeben. Warum? Weil man sagt, es kann nicht sein, dass jemand ein Auto kaufen will oder ein Auto verkauft, das nicht einmal 6 Monate durchhält. Okay? Kein Vernünftiger wird ein Auto kaufen, nur damit es eine Woche fährt. Und deswegen, wenn er das nämlich wollte, würde er lieber ein Auto mieten gehen, statt sich ein Auto zu kaufen. Also den Aufwand lohnt sich gar nicht. Der Aufwand lohnt sich in der Regel nicht. Oder zum Beispiel, jemand stellt fest, erst nach dem Kauf eines Schafes, dass es eine ansteckende Krankheit hat. Merkt man auch später. Okay? Oder jemand stellt fest, dass ansteckende Krankheit, meine ich, dass man das Tier deswegen nicht essen kann. Okay? All diese sind Beispiele, in denen natürlich manche Gelehrte der Ansicht sind, dass man, das sind Beispiele, in denen man vom Aib Khiyar Gebrauch machen kann. Und manche Gelehrte sagen, wenn natürlich nicht das gesamte Schaf ungenießbar ist, sondern nur teilweise, dann darf man auch nur den entsprechenden Teil davon zurückverlangen. Allah weiß am besten Bescheid. Es gibt Produkte, die man erst hinterher, bei denen man erst hinterher wissen kann, ob sie überhaupt gut sind oder nicht. Beispiel dafür ist es zum Beispiel eine Kürbis oder eine Wassermelone, ja, oder ein Ei, das man öffnet. Statt Eigelb kommt plötzlich ein Küken raus, ja, dann wäre das natürlich schlecht. Oder wie gesagt, bei der Wassermelone, du öffnest sie und sie ist schlecht, sie ist schon am Verschimmeln oder was auch immer. All dies wären möglich. Jetzt kannst du diese Sache nicht mehr zurückgeben. Natürlich, wenn du eine Ware nicht mehr zurückgeben kannst, dann tritt an ihre Stelle der, wie heißt es, also du hast eine Wassermelone gekauft und sie ist ungenießbar. In diesem Fall müsste der Verkäufer zum Beispiel eine neue Wassermelone ihm geben, ersatzweise, oder er bekommt sein Geld zurück. Anderes Beispiel sind Produkte wie heutzutage, die in Dosen verkauft werden. Manchmal weißt du es erst, wenn du die Dose geöffnet hast. Das Problem ist, der Verkäufer kann dann diese Dose nicht mehr weiterverkaufen, wenn sie dir nicht mehr gefällt. Aber wenn sie natürlich schlecht ist, der Inhalt schlecht ist, dann kann man auch schlecht das wieder zurückgeben als Dose, sondern man verlangt einen gleichwertigen Ersatz. Okay. Wie lange hat man Zeit, einen Makel zu melden? Da sind die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, unterschiedlicher Ansicht. Manche sagen, bis man weiß, dass derjenige, der den Mangel erhalten hat, damit zufrieden ist. Du kaufst also eine Ware und hinterher stellst du fest, dass sie einen Aib hat. Die Frage ist, wie lange hast du Zeit, diesen Aib zu reklamieren? Wir sagen, solange du nicht gesagt hast, ich bin damit einverstanden, solange du nicht zum Ausdruck gebracht hast, dass du mit diesem Makel einverstanden bist. Denn sobald man zugegeben hat, dass man zufrieden ist, ist das natürlich ein Argument gegen einen. Es gibt eine zweite, relativ starke Ansicht unter den Gelehrten, dass sie sagen, sobald man vom Aib weiß, muss man sich entscheiden. Aber natürlich muss man, diese Ansicht ist natürlich ein bisschen problematisch, weil, was heißt, muss man sich entscheiden? Wenn ich einen Aib entdecke, muss ich mich vielleicht erstmal informieren. Ja, bei den Experten wissen, ist das wirklich der Fall? Oder ich lasse mich beraten. Bei größeren Produkten, größeres Auto, soll ich zurückgeben, soll ich nicht zurückgeben. Ja? Insofern, wie gesagt, solche Sachen sind nicht von der Scharia klar definiert. Und deswegen hat man hier die Möglichkeit, das produktabhängig zu entscheiden. Zum Beispiel für ein Auto sagt man, hat eine Woche Zeit, für ein größeres Sache hat man zwei Monate Zeit oder Sachen, die man übers Internet kauft, hat man grundsätzlich zwei Wochen Rückgaberecht und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die Leute in der Gesellschaft untereinander ausmachen können. Deswegen sehen wir, es gibt viele Übereinstimmungen auch zwischen den islamischen Gesetzen und auch zwischen anderen menschengemachten Gesetzen, die auch miteinander nicht immer kollidieren, sondern auch übereinstimmen. Dann kommen wir zum letzten Punkt diesbezüglich beim Aib. Es ist immer eine Frage, die Uneinigkeit darüber, wann die Ware beschädigt wurde. Das ist natürlich wichtig, denn wenn du einen Motorschaden feststellst nach dem Kauf des Autos, dann, und dieser Motorschaden, der zeigt sich erst, wenn du 130 fährst, und das fährst du nie in der Stadt, und das zeigt sich erst jetzt nach einer Woche. Dann ist die Frage, ist dieser Motorschaden, oder sagen wir, der zeigt sich erst nach einem Jahr. Die Frage ist, war dieser Schaden schon vor dem Kauf da oder ist der Schaden erst entstanden nach dem Kauf? Logischerweise wird der Verkäufer sagen, der Schaden, der war nicht da. Der ist erst verursacht worden, nachdem du es von mir gekauft hast, weil er will sich ja freisprechen. Und der Käufer wird sagen, nein, ich habe es gekauft und der Schaden war vorher schon da. Und deswegen wirft der eine dem anderen natürlich vor, dass er sozusagen schuldig ist. Es gibt Makel, die natürlich eindeutig sind. Okay? Also stell dir mal vor, du kaufst ein Tier, das fünf Zehen hat, an seiner Pfote, 5 Zehen hat, ja, kann man so sagen. Das ist normal. Aber jetzt kaufst du ein Tier, es hat eine zusätzliche Pfote. Eine zusätzliche Pfote kann nicht sein, dass sie erst später gewachsen ist. Okay? Aber umgekehrt, es sollte 5 haben, hat nur 4. Es könnte sein, dass es vorher passiert ist, kann sein, dass es nachher passiert ist. Weil, das, dann wäre das also noch zu, noch zu beweisen. Ja. Das Wichtigste bei Streitfragen, Husuma, ist immer zu wissen, wer hat grundsätzlich Recht. Das heißt, wenn es keine Beweise gibt für die eine oder die andere Aussage, wer hat grundsätzlich Recht, sodass ich nicht mit ihm bei der Beweisaufnahme anfangen muss. Wenn du, ihr beide, euch uneinigst, okay, und du sagst, die Krankheit beim Tier, weil du hast es scharf gekauft, ja, die Krankheit beim Tier war vorher da. Und du sagst, nein, das Tier war kerngesund. Okay. Dann ist die Frage, von wem gehe ich grundsätzlich aus? Von dir oder von ihm? Wenn ich von dir grundsätzlich ausgehe, dann brauche ich dich nach dem Beweis zu fragen. Dann frage ich dich nach dem Beweis. Wenn ich von dir grundsätzlich ausgehe, brauche ich dich nach dem Beweis zu fragen. Frage ich dich erstmal nach dem Beweis. Okay. Kannst du nicht beweisen, hat der andere recht. Weil der andere von ihm gehe ich ja grundsätzlich aus. Okay? Ja. Wer das geschafft hat, der hat die halbe Miete schon bezahlt. Beispiel dafür, gut, Beispiel dafür gibt es eigentlich viele, aber nehmen wir ein Beispiel aus der Aqida, hat überhaupt nichts zu tun jetzt mit Fiqh. Okay? Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagte, ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. Unser Herr, der Segensreiche und Erhabene, steigt in jeder Nacht, wenn noch ein Drittel übrig ist, zum untersten Himmel hinab. Okay? Wenn jemand jetzt sagt, erst eine Person sagt, unser Herr steigt wirklich im letzten Drittel der Nacht zum untersten Himmel hinab. Und der andere sagt, nein, gemeint ist, dass seine Engel hinabsteigen. Dann würden wir jeder von uns sagen, dass der Erste das behauptet, was da steht. Der Zweite behauptet etwas, was nicht da geschrieben steht. Wenn du etwas behauptest, was da geschrieben steht, brauchst du das nicht beweisen, weil der Beweis ist ja schon, das ist ja das, was ich gerade benutze. Darüber sind wir uns einig. Das ist ein Hadith des Propheten. Derjenige, der behauptet, du musst den Hadith anders verstehen, als er geschrieben hat, er braucht einen Beweis. Okay? Deswegen, wie gesagt, wenn wir die Ausgangslage geklärt haben, dann fragen wir denjenigen, der das behauptet, was dem widerspricht, was grundsätzlich der Fall ist. Okay. Und das kann, es kann ja sein, dass er einen Beweis hat, dann muss ich einen Gegenbeweis suchen und so weiter. Okay? Jemand behauptet, die Frucht so und so, also er sagt zum Beispiel, Erdbeeren gab es in der arabischen Halbinsel zur Zeit des Propheten nicht. Okay? Er sagt, deswegen sind Erdbeeren zu essen haram. Weil der Prophet es nicht erlaubt hat, Erdbeeren zu essen. Und der andere sagt, nein, Erdbeeren essen ist halal, weil wir keinen Beweis haben, es zu verbieten. So. Also muss ich erstmal überlegen, welche Ausgangslage ist richtig? Ausgangslage ist, dass grundsätzlich zu essen alles erlaubt ist. Also hat derjenige, der sagt, es erlaubt zu essen, grundsätzlich recht. Ich frage denjenigen, der es verbietet, warum verbietest du das? Wenn er keinen gültigen Beweis hat, dann, weil sein Beweis ist ja eine falsche Ausgangslage jetzt in diesem Fall. Und eine falsche Ausgangslage ist falsch, wie der Name schon sagt. Ja. Kommen wir zurück zum Käufer und zum Verkäufer. Manche Gelehrte sagen, rahimahullah ta'ala, wenn beide sich uneinig sind, das heißt, der Verkäufer behauptet, der Makel sei erst nach Abschluss des Bärvertrages entstanden. Der Käufer sagt, der Makel sei vorher schon da gewesen, so gilt grundsätzlich die Aussage des Käufers. Wie begründen sie das? Sie sagen, weil der Käufer den kompletten Betrag bezahlt hat, Und wir deswegen auch sicher gehen müssen, dass der Käufer eine mangelfreie Ware erhält. Tatsache ist aber, dass die Ware mangelhaft ist. Das ist sicher. Dies weist darauf hin, dass sie auch vorher mangelhaft war. Deshalb muss der Käufer den Beweis erbringen, dass die Ware zuvor nicht beschädigt war. Also noch einmal, warum sagen Sie das? Sie sagen, weil, welcher Phase befinden wir uns jetzt? In der Vor-Bay'-Phase oder Nach-Bay'-Phase? Nach natürlich. Okay. Jetzt ist die Ware gerade beschädigt oder nicht beschädigt? Beschädigt, sonst hätten wir keinen Streit war. Also wir alle sind uns darüber einig, dass der Mangel da ist in der zweiten Phase. Die Frage ist aber, war er auch vorher schon da oder nicht? Hey. Sie sagen, wenn wir rückwärts denken, soll der Verkäufer beweisen, dass sie vorher mangelfrei gewesen ist. Denn sie gehen von der mangelhaften Ware aus. Okay? Du kannst den Spieß natürlich umdrehen, wie die zweite Ansicht der Gelehrten das sagt. Sie gehen grundsätzlich vom Verkäufer aus, weil der Käufer behauptet, dass die Ware vorher mangelhaft war und der Verkäufer leugnet es. Und prinzipiell sagen sie, ist eine Ware mangelfrei und nicht mangelhaft. Ja. Diese, es gibt eine Meinungsverschiedenheit. Und deswegen kann es auch sein, dass in manchen islamischen Ländern das Gesetz ausfällt, wie die einen Gelehrten sagen. In anderen islamischen Ländern das Gesetz ausfällt, wie die anderen Gelehrten das sagen. Ja. Der Gelehrte hier hat bevorzugt, dass die erste Ansicht die richtigere ist, weil er sagt, dass grundsätzlich das Vermögen der Menschen unantastbar ist. Und er muss aber zusätzlich einen Schwur leisten, den man einen Verdächtigungsschwur nennt. Das heißt, man gibt so quasi dem Käufer Recht, man gibt dem Käufer Recht, aber zusätzlich muss man ihn schwören lassen bei Allah Azza wa Jal, dass die Ware auch vorher schon mangelhaft gewesen ist und dass es nicht entstanden ist durch ihn zum Beispiel, durch eigene Beeinträchtigung. Wallahu tabaraka ta'alam. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.